na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Gib mir Wasser in mein Gesicht und frag mich, wo ist die Zeit geblieben? Was hab ich bis jetzt aus mir gemacht? Was hab ich gefühlt und was geht ab? Bin ich bis jetzt mit mir zufrieden? Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, sitze ich im Zug und träume von Berlin oder irgendwo anders auf der Welt. Als ob Essen noch ein Leichner wär, als ob Tokio meine Lösung wär. Und ich bin nicht mutig und ich bin kein Held. Unterm Strich noch rein. Und ich höre nur auf das, was mir das Leben zeigt. Erinnere mich an große Gesten, wahre Worte von den besten Freunden in 10.000 durchzechten Nächten. Und ich zieh Bilanz und schau, was unterm Strich noch bleibt. Und ich höre nur auf das, was mir das Leben zeigt. Erinnere mich an große Gesten, wahre Worte von den besten Freunden in 10.000 durchzechten Nächten. Ab so wie was schaffen wollte nicht erreicht, bei all den Kompromissen fällt es leicht zu glauben, dass da was fehlt. Nicht vorausgeplant und nachgedacht darüber, was mich wirklich glücklich macht, und Entschlossenheit ist, was mich quält. Schau, was unterm Strich noch bleibt. Und ich höre nur auf das, was mir das Leben zeigt. Erinnere mich an große Gesten, wahre Worte von den besten Freunden in 10.000 durchzechten Nächten. Und ich zieh Bilanz und schau, was unterm Strich noch bleibt. Und ich höre nur auf das, was mir das Leben zeigt. Erinnere mich an große Gesten, wahre Worte von den besten. Sehr schön. Tut es. Und ich sing nur für euch. Und am Ende wird sowieso alles gut. Geil. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht zu Ende. Ihr dürft gerne mit einstimmen, ich wiederhole das. Und am Ende wird sowieso alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht zu Ende. Und ich zieh Bilanz und schau, was unterm Strich noch bleibt. Auf das, was mir das Leben zeigt. Erinnere mich an große Gesten, wahre Worte von den besten Freunden in 10.000 durchzechten Nächten. Und ich zieh Bilanz und schau, was whatsoever. Dankeschön. Wir kommen zum Schluss. So langsam kommen wir zum Schluss. Das muss ich erst klären. Wir kommen zum Schluss. Wir kommen zu einem Stück, das beschreibt, dass man ab und zu zwischen all dem Ehrgeiz, dem Neid, der Wut, den ganzen unangenehmen Gefühlen, die mit dem Ortswechsel, die einen Ortswechsel als Resultat haben, dass es dazwischen 5 Minuten gibt, in denen man sich gut fühlt, in denen alles passt. Weil man an einem Ort angekommen ist, wo einfach alles passt. Und das beschreiben wir mit unserem Song Richtung Norden unterwegs.